Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche. Dazu begrüße ich euch sehr herzlich und wir beginnen mit einer freien Themennacht, mit einer offenen Sendung. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht, das ist Christoph, 23. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Christoph. Ich freue mich, Hi. Dass du da bist. Über was reden wir? Ja, es geht darum, ich bin mir über meine emotionale Lage nicht im Klaren. Was meinst du genau? Es geht darum, meine Mutter ist vor 4 Monaten an Lungenkrebs verstorben. Und ich empfinde keine Trauer. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ich hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu ihr. Vor 3 Jahren bin ich aber 2 Bundesländer weitergezogen und dann war das halt aufgrund von Arbeit und so halt nicht mehr so extrem präsent wie sonst. Gut, das ist ja auch dann normal, wenn man weggezogen ist und eben sich auch gar nicht mehr so ganz oft sieht. Mhm. Diese Erkrankung, kam die plötzlich? Ja, also es war so, dass meine Mutter eigentlich schon, also man geht davon aus, dass es durchs Rauchen halt ist. Mhm. Und halt jeden Morgen immer diesen ganz schlimmen Husten hatte und alles Mögliche. Und aber wir haben auch immer gesagt, bitte Mama, geh mal zum Arzt. Oder meine Großeltern haben gesagt, geh mal bitte. Sie hat es aber nie eingesehen. Und irgendwann wurde es dann für sie morgens auch so schlimm, dass sie dann auch Blut gehustet hat und alles, dass sie dann gesagt hat, so, ich gehe jetzt. Und dann hat sie es quasi von jetzt auf gleich an den Kopf geknallt bekommen, dass sie Krebs hat. Mhm. Wie lange hat es gedauert von dem ersten Arztbesuch bis zu ihrem Tod? 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Ah, das heißt, da wart ihr doch schon lange vertraut mit der Erkrankung. Ja. Und ihr habt euch darüber auseinandergesetzt. Wie hast du mit deiner Mutter darüber gesprochen? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, wir haben nicht viel darüber gesprochen. Ich habe natürlich halt diese ganzen Veränderungen dann halt natürlich das erste Jahr extrem wahrgenommen, weil ich ja halt immer da war. Aber danach das Jahr haben wir uns ja immer seltener gesehen. Mhm. Wirklich richtig darüber gesprochen haben wir eigentlich gesagt, so nicht, muss ich irgendwo auch sagen. Was alles wurde mit ihr gemacht zur Therapie? Also sie hat Chemotherapie gemacht, da war ich auch einmal mit dabei. Und ansonsten, ja, es war eigentlich nur Chemotherapie und halt auch Strahlentherapie. Mhm. Wie ist es ihr denn in den letzten Monaten vor ihrem Tod gegangen und ergangen? Ja, das war nicht sonderlich schön, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ich habe grundsätzlich meinen Urlaub, den ich dann hatte, grundsätzlich dafür genutzt, zu ihr zu fahren. Das heißt, du hast sie schon noch in der letzten Zeit oft gesehen? Ja, ja. Ja. Schon ein paar Mal, also so ist es nicht. Was heißt schon ein paar Mal? Das heißt eigentlich, wenn ich Urlaub hatte, den letzten großen Urlaub davor hatte ich im April. Mhm. Und wenn ich dann halt mal so geguckt habe, übers Wochenende halt, wenn es der Dienst halt erlaubt hat, dann bin ich auch so mal übers Wochenende runter. Mhm. Ja, und es war halt schon extrem halt diese Veränderung, wenn man halt 3-4 Monate die Mutter nicht sieht. Mhm. Sie hat extrem viel abgenommen. Also sie hatte, glaube ich, zu ihren, sag ich mal, Hochzeiten, also wo sie noch nicht erkrankt war, 75 Kilo, am Ende war es 38 Kilo, also das war nichts mehr. Ja. War dir klar, so in diesem Jahr zum Beispiel, dass es zu Ende gehen wird, dass es nicht mehr zu heilen ist? Schwierig zu sagen. Also ich muss persönlich sagen, ich habe immer den Glauben daran gehabt, dass es immer noch gut wird. Ich sag auch mal so, wir die Kinder sind auch ehrlich gesagt irgendwo ein bisschen geschützt worden. Es hieß dann immer, es wäre alles gut, es wäre alles gut. Oder die Ärzte haben gesagt, es ist alles gut. Mhm. Ja, aber irgendwann musste man eigentlich schon damit rechnen, dass es irgendwann zu Ende geht. Aber ich wollte es halt nicht wahrhaben. Ja, wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe zwei Geschwister. Zwei Brüder, einer ist 13 und der andere 26. Ah ja. Das heißt, deine Mutter oder deine Eltern haben auch nicht mit euch zum Schluss darüber gesprochen, dass sie sterben wird? Nein. Also wie gesagt, das ist eigentlich alles am Ende über meinen Großvater gegangen. Mhm. Und der hat uns dann halt, sag ich mal, irgendwo schützen wollen, hat dann gesagt, ja, eure Mutter ist im Krankenhaus, obwohl sie letztendlich im Hospiz verstorben ist. Und ja. Bist du ein wenig, na, ich will mal sagen, verärgert darüber, dass die Familie nicht offen, zumindest mit dir, du bist immerhin 23 Jahre alt, nicht offen mit dir gesprochen hat? In gewisser Hinsicht bin ich das schon, ja. Ja, verstehe ich. Wäre ich an deiner Stelle auch. Ja. Diese Wahrheit muss einfach gesagt werden. Die kann man nicht vertuschen und zur Seite schieben. Als du vom Tod deiner Mutter erfahren hast, ich gehe mal davon aus, dass du nicht bei ihr warst, als sie gestorben ist. Ich bin, sage ich mal, wie man sagt ja, ich bin leider eine halbe Stunde zu spät gekommen. Also ich war auf dem Weg. Zufälligerweise oder hatte man dich alarmiert? Man hatte mich angerufen morgens. Wie war das dann, als du in das Zimmer kamst und deine tote Mutter gesehen hast? Ja, ich weiß nicht. Also es war, ich habe nur Leere in mir verspürt. Schon vom ersten Moment an? Ja, komplette Leere. Ich habe, also meine ganze Familie stand draußen, meine Großeltern, meine Tante, mein Onkel, mein kleiner Bruder ist mir weinend entgegengerannt. Also den habe ich direkt das erste Mal in den Arm genommen, alles, ne, ist ja klar. Mhm. Und dann habe ich dann aber auch direkt zu meiner Familie gesagt, ich möchte bitte alleine sein mit ihr. Mhm. Und dann auch anschließend wollte ich diesen Moment einfach noch haben mit meinen zwei Brüdern zusammen. Mhm. Das heißt, du bist erstmal alleine zu deiner Mutter in das Totenzimmer gegangen, warst mit ihr auch alleine im Zimmer? Ja. Und dann kamen später die Brüder dazu? Genau, ich habe auch gesagt danach, dass ich das möchte, dass meine Brüder da mit dabei sind. Finde ich beides eine sehr, beides sehr gute Entscheidung, Christoph. Einmal, dass du einmal alleine hingegangen bist, um dich von deiner Mutter zu verabschieden und dann mit den Brüdern zusammen. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du gar nichts empfindest im Moment. Kannst du das mal näher beschreiben oder dass du keine Trauer empfindest? Was empfindest du? Ich kann es ehrlich gesagt nicht erklären, Jörg. Die Sache ist, ich habe immer sehr an ihr gehangen. Ich war wirklich wie so Mutter-Kind, sage ich jetzt mal. Ich habe immer zu meiner Mutter raufgespürt. Ich war immer stolz auf sie und alles und wenn irgendwas bei uns zu Hause war, wo meine Mutter geweint hat, war ich der Erste, der bei ihr war und habe mit ihr geweint. Also, und enge Verbindung. Also eine enge Verbindung. Ja, wir hatten schon eine sehr enge Verbindung. Es gab eigentlich auch viel Ärger bei mir zu Hause die letzten Jahre durch meinen großen Bruder und auch generell. Und ich war immer für sie da. Mhm. Also ich habe dann auch immer gesagt, Mama, hör mal zu, wir reden, wir kriegen das wieder hin. Und ich war immer derjenige, das sagt auch jeder meiner Familie, dass ich, wie meine Mutter auch bin, ich sehe auch, wie sie aus und alles. Also ich habe sehr große Ähnlichkeit, auch die Charakterzüge und alles. Und Wie alt ist deine Mutter geworden, Christoph? 46. 46, das ist natürlich wirklich dramatisch, weil sie so jung gestorben ist. Ja. Tut mir wirklich sehr leid, muss ich dir sagen, das ist ein großer Schock und das ist, glaube ich, jetzt der Begriff, den ich jetzt mal ins Spiel bringen will. Ich glaube, dass du da gar nicht so irritiert sein musst über dich selbst. Ich glaube, und das hört man auch immer wieder bei Menschen, die jemanden verloren haben, der ihnen sehr nahe stand, dass sie im Schock sind. Und der Schock bedeutet, dass man kaum etwas empfinden kann. Dass man keine Trauer empfindet und neben sich steht und guckt sich an und denkt, mein Gott, meine Mutter ist gestorben, ich müsste doch eigentlich zusammenbrechen oder weinen, aber ich tue es nicht. Ja, das ist das, was mich auch wundert. Das ist wirklich, also... Ich könnte mir vorstellen, dass du dir fast schon ein Gewissensbisse machst, nach dem Motto, ich muss doch traurig sein, wenn meine Mutter stirbt, aber ich bin es nicht. Ja, das, wie gesagt, das ist halt das, was mich halt so schockiert, weil ich halt diese enge Bindung mit ihr hatte und alles. Dass ich wirklich... Hast du bitte? Dass ich halt, dass man da eigentlich denkt, dass ich derjenige bin. Und das hat auch meine Familie eigentlich gesagt, dass sie am ehesten damit gerechnet hätten, dass ich der am schlimmsten Trauernde wäre nach meinem kleinen Bruder. Gut, der ist nochmal 10 Jahre jünger, da ist es noch verständlicher. Ja. Aber im Gegensatz zu mir und meinem großen Bruder haben alle gesagt, dass ich eigentlich derjenige wäre, der... Ja. Du hast noch nicht geweint. Ich habe geweint, aber es war während der Beerdigung. Also sie ist verbrannt worden und alles. Und als sie dann die Urne zu Grabe gelassen haben, da habe ich kurz mal so tief eingeatmet und habe 2, 3 Tränchen verdrückt. Mhm. Und man macht das ja dann so, dass man ja dann noch eine Rose dann davor legt und alles. Und das habe ich dann auch getan und habe dann auch nur kurz in mich reingeschlurzt. Wie, sag ich mal. Welche Erinnerung hast du an diese Minuten oder die Zeit, als du alleine mit deiner Mutter im Totenzimmer warst? Also ich habe gesprochen, ich habe einfach drauf losgesprochen. Dass, auch wenn ich weiß, dass sie tot ist und alles, ich habe ihre Hand gehalten und habe ihr gesagt, dass ich sie über alles liebe, dass ich sie nie vergessen werde und ja, dass ich meinen Weg weitergehen werde. Mhm. Das finde ich auch toll, dass du das gemacht hast. Ja. Ich finde, dass du alles da, was du mir jetzt gerade erzählt hast, da hast du alles richtig gemacht. Mhm. Mit wem sprichst du über deine Gefühle und diesen jetzigen Gefühlszustand? Mit sehr vielen Menschen. Mit sehr vielen Menschen? Ja. Was sagen dir die Menschen? Ja, die Menschen sagen mir, ich soll zu einem Psychologen gehen und das habe ich auch schon getan. Mhm. Aber ich finde oder habe das Gefühl, dass der Psychologe nicht so richtig weiß, was er mit mir anfangen soll. Mhm. Weißt du, Christoph, ich würde an deiner Stelle einfach mal die Dinge sich weiterentwickeln lassen. Mhm. Lebe weiter, ganz normal. Ja. Ich bin fast hundertprozentig sicher, dass es irgendwann einen Gefühlsumschwung geben wird und du auch so etwas wie Trauer empfinden wirst und deine Mutter anders sehen wirst, als du sie vielleicht im Moment siehst. Mhm. Du hast ja deiner Mutter gegenüber hohen Respekt, das höre ich aus dem heraus, was du gesagt hast. Du hast deine Mutter sehr geliebt, das höre ich auch daraus. Du machst ja nichts falsch im Moment. Vielleicht würde deine tote Mutter sogar sagen, mein Gott, wie gut. Der Junge zermartert sich, zermürbt sich nicht. Er hat gut gesprochen in meinem Totenzimmer und jetzt geht er seinem Leben wieder nach. Deine Mutter nimmt dir das gar überhaupt nicht übel, was jetzt... Das denke ich auch nicht. Bin ich ganz sicher. Deswegen. Das denke ich eigentlich auch nicht. Wenn du nur das Gefühl hast, dass von außen dieses Gefühl an dich herangetragen wird, Mensch, du musst doch trauern und da stimmt was nicht mit dir, kümmere dich mal nicht darum. Geh mal deinen Dingen nach. Und wenn du irgendwie doch nochmal das Gefühl hast, dass du dich vielleicht noch intensiver damit beschäftigen würdest wollen, ist der Weg zum Psychologen sicher nochmal neuer Anlauf wert oder in eine Trauergruppe zu gehen. Aber warte erstmal ab. Ja. Gehst du zum Grab deiner Mutter? Also nach der Beerdigung bin ich zweimal ans Grab meiner Mutter gegangen, obwohl ich öfter und länger da war und die Möglichkeit eigentlich oft gehabt hätte, dorthin zu gehen alleine. Warum magst du da nicht so oft hingehen? Ich weiß es nicht. Es ist für mich so, ich komme zu meiner Familie nach Hause, meine Oma trauert immer noch extremst meiner Mutter nach, die hängt alle 2, 3 Stunden das Bild quasi ab von ihr, weil sie das nicht wahrhaben kann, dass ihre Tochter tot ist und alles. Und bei den anderen aus meiner Familie, die haben wieder, sage ich mal, zum Alltag wieder zurückgefunden. Mhm. So, und bei mir ist es so, ich weiß nicht, warum ich den Weg dort nicht hinfinde. Vielleicht wäre das ja auch noch eine Möglichkeit, dass du ab und zu noch mal bewusst dorthin gehst und vielleicht auch da noch mal Zwiesprache mit dir hältst. Aber für jeden Menschen ist ein Grab gar nicht so wichtig. Es ist für jeden Menschen anders. Für manche ist es wichtig, für manche aber auch nicht. Versuch es ganz einfach mal. Ansonsten lass das Leben sich mal weiterentwickeln. Ja, ich bin auch sowieso der Meinung, dass ich, sage ich mal, emotional eine andere Reaktion zeige, wenn ich am Grab stand. Das habe ich schon gemerkt. Du kannst gerne auch noch, wenn du noch eine Meinung einholen willst, auch noch mit meiner Psychologin ein paar Worte sprechen. Gerne. Gut, dann machen wir das auch, Christoph. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich an. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und sei froh, dass du alles gut und richtig gemacht hast, so wie du es mir gerade beschrieben hast. Dankeschön. Könnte ich denn noch ein Autogramm haben, Jürgen? Sehr gerne, Christoph. Sagst du meiner Psychologin gleich die Anschrift, deine Anschrift. Alles klar. Vielen lieben Dank und alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Barbara ist hier und Barbara ist 72. Guten Morgen, Barbara. Ja, guten Morgen, Domian. Barbara, was geht's? Einmal freue ich mich ganz doll, dass ich dich jetzt sprechen darf. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe heute Abend die Sendung Hart aber fair gesehen und habe mich wieder mal sehr erregt. Weil Sterbehilfe ist für mich auch ganz klar nein. Es gibt aber Ausnahmen. Mhm. Nur die sogenannten Grenzfälle. Mhm. Nur, wo ist der Grenzfall? Wer gibt ihn an? Mhm. Und dazu kann ich jetzt Geschichten erzählen. Einmal drei Geschichten, zwei alte Herrschaften, die aus dem Leben gehen wollten. Einmal über die Schweiz, einmal vom Balkon springen. Mhm. Also dieses, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Da habe ich dann angeboten, dass wir erstmal gemeinsam etwas machen. Fremde Menschen. Das waren fremde Menschen, ein älteres Ehepaar? Also diese ältere Dame, die war 90 und da wurde ich angerufen und wurde gefragt, kannst du mit der Dame mal vielleicht eine Tasse Kaffee trinken? Wie kommt das, dass man dich anruft? Bist du ehrenamtlich irgendwie? Nein, ich habe im Alter noch Altenpflege gelernt. Ach so. Mein Erstberuf war Werkstoffprüferin, dann war ich 17 Jahre im Erziehungsheim Sekretärin und dann bin ich durch Kurse in die Pflege geraten. Sehr gut. Und das war mein Ding. Sehr gut. So, jetzt hast du von dieser alten Dame gehört. Ja, die war 90, dann bin ich da zum Kaffeetrinken hingegangen. Und die Dame war lebensmüde. Ja, sie ist also eine sehr intelligente Frau, die auch schon ihr Abitur hatte. Das war ja damals, die 16 war sie geboren und das war ja selten. Also sie war aber nicht intelligente Frau. Ja, sie war aber sie hatte eben keinen Sinn im Leben mehr. Aber körperlich nicht krank. Nein, nur leicht dement. Das fing an. Und wenn die Demenz beginnt, dann beginnen ja auch die Schwierigkeiten für die Familie und auch für die Betroffene. Was hast du dieser Frau erwidert, als sie gesagt hat, ich habe Nein, ich bin erstmal hingegangen, wir haben Kaffee getrunken. Dann bin ich hingegangen, dann haben wir einfach mal gekocht. Da habe ich gesagt, ich komme morgen früh mal, wir können doch mal gemeinsam kochen. Mhm. Und dann haben wir das Abendessen bereit. Also, und dann bin ich letztendlich rund um die Uhr da gewesen. Nur stundenweise erst, dann ganztags und dann rund um die Uhr. Also war das Problem bei dieser Frau letztendlich die Einsamkeit? Ja, durch die Demenz. Mhm. Das heißt, die dann in der Familie ja durch der Demente, der lügt ja, in Anführungsstrichen, du hast mir was weggenommen. Ja. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass die Frau danach, nachdem du dich so intensiv um sie gekümmert hast, nicht mehr sterben wollte? Nein, dann wollte sie nicht mehr sterben. Mhm. Und die Familie, mit der Familie wurde alles wunderschön. Mhm. Der Sohn, der hat also sich alle gemeinsam um die Mutter gekümmert. Der Sohn hat jeden Abend Klavier gespielt und wir haben jeden Abend unser Abendgebet gesprochen und ein Abendlied gesungen. Mhm. Nun wird ja heute in der Sendung Hart aber fair im großen Teil genau über solche Fälle nicht diskutiert. Darum sollte es nicht gehen, sondern um Menschen, die in einer finalen schweren... Das ist meine Tochter. Die in einer finalen schweren Erkrankungsphase sind. Genau, das war meine Tochter dann. Dieses war das. Dann war habe ich jetzt einen Professor, das war der älteste Schüler von Heidegger. Mhm. Den habe ich genauso in den Tod begleitet. Der wollte in die Schweiz. Damit wir nicht durcheinander kommen jetzt. Reden wir erstmal über deine Tochter. Und da, meine Tochter hatte den zweiten Gehirntumor und wollte nicht sterben. Mhm. Mhm. Sie wollte noch leben, aber die Familie, mein früherer Mann und meine anderen Kinder, die meinten, das Leben ist nicht mehr lebenswert für die Silke. Sie hatte noch ein halbes Jahr, gab ihr der Arzt, und meine andere Familie wollte, dass sie ins Hospiz kam. Sie wollte nicht dahin, meine Tochter. Ist sie dann bei dir gestorben? Nein, sie musste ins Hospiz. Von wem? Wer hat das bestimmt? Meine anderen zwei Kinder und mein früherer Ehemann, mein Ex-Mann. Nun ist es ja nicht das Schlechteste, in ein Hospiz zu kommen. Nein, das war auch nicht das Schlechteste. Ja. Sie gehörte da nur noch nicht hin. Und sie wollte es vor allen Dingen nicht. Sie wollte da nicht hin. So, jetzt ist mir aber deine... Sie gehörte da auch noch nicht hin. Ich bin Fachkraft und Mutter. Jetzt ist mir deine Position, Barbara, nicht klar, was du in Sachen Sterbe... Lehnst du Sterbehilfe grundsätzlich ab? Generell immer? Nein. Wann befürwortest du sie denn? Ich befürworte sie, wenn der Betroffene es sagt. Ah ja, also wenn deine Tochter das jetzt gesagt hätte. Wenn ich ihm nichts mehr anbieten kann, keine Alternative, Moment, muss man eben. Wenn ich ihm nicht mehr anbieten kann, dass ich mit ihm gemeinsam etwas mache und so. Er Schmerzen hat, Und so, genau so ist der Gesetzesentwurf von Professor Lauterbach, der heute ja auch in der Sendung war, und von Bundestagsvizepräsident Hinze. Das habe ich nicht alles ganz mitgekriegt. Mhm. Ach ja. Aber erstmal muss ich die Gesellschaft eintreten und wirklich da sein. Das sehe ich genauso wie du. Es geht immer um menschliche Zuwendung und um optimale Pflege und optimale medizinische Versorgung. Und Anwesenheit. Und Anwesenheit, genau. Die ist ganz wichtig, dass man gemeinsam auch die Nächte, also wo, dass man die Angst nimmt durch die Gemeinsamkeit, auch dann mal in der Nacht dort bleibt, wenn jemand dann die Kranken und Sterbenden, die haben oft böse Träume. Ja. Hast du für dich etwas überlegt, wie du dich vielleicht entscheiden würdest, wenn du in der Situation wärst? Ja, ich habe, wie ich jetzt überlegt habe, ich bin noch ganz fleißig gewesen im Alter, dass ich mir einmal, wenn es eben geht, noch zu Hause mein Heim halten kann und mit Hilfe natürlich. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann möchte ich gerne in ein Hospiz, aber dann nur, wenn es auch wirklich so weit ist, dass ich... Und du möchtest aber auch selbst, könntest du dir nicht vorstellen, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? Nein. Domian, wenn ich ganz enorme, starke Schmerzen habe, dann weiß ich das nicht. Aber was ich erfahren habe, mit Schmerzen kann man, das in diesen Fällen war es so, die waren zu lindern durch Medikamente. Ja, weitgehend kann man heutzutage Schmerzen lindern, aber Entwicklungen bei Tumorerkrankungen, da kann man das, schafft man das. Meine Tochter hatte gar keine Schmerzen. Mhm. Die hatte zweimal einen Gehirntumor, die hatte keine Schmerzen. Und sie hat nichts gemacht, die hat sich auch das zweite Mal nicht mehr operieren lassen, gar nichts. Also die brauchte einfach nur Liebe und Zuwendung. Zuwendung, die brauchte Flüssigkeit und sie brauchte die frische Luft. Mhm. Und ja, wie gesagt, Liebe. Barbara, ich danke dir sehr für diesen Aspekt. Das ist immer wichtig und das ist natürlich ganz selbstverständlich, dass man das muss alles erstmal so versorgt werden. So müssen die Menschen versorgt werden. Ich danke dir, dass du auch rückbezogen hast auf die Sendung Hart aber fair und für deine Meinungsäußerung. Ja, bitteschön. Alles Gute wünsche ich dir. Ich möchte auch so gerne noch ein Autogramm haben. Sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, danke. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Peter. Peter ist 50. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Hallo, Domian. Peter. Um was geht's bei dir, Peter? Bei mir geht's darum, dass ich die kenne ich schon seit 30 Jahren ungefähr. Ich bin also 50. Die Frau ist 81. Mhm. Also ich war damals schon in die verliebt, da war die aber noch verheiratet, dann konnte ich, da habe ich ihre Kinder auch kennengelernt, also die waren ja damals auch schon erwachsen, da habe ich mich nicht getraut, dass ich ihr sage, dass ich sie liebe. Vor 30 Jahren? Vor 30 Jahren, ich bin jetzt 50, da ja. Da war sie 50 und du warst 20. Die ist jetzt 81, die Dame. Na? Aber ich meine, damals war sie 50 und du warst 20. Ja, richtig. Mhm. Die ist so. Jetzt 81. Ja. Und du bist immer noch verliebt? Jetzt wieder mal, weil die brauchte unbedingt Hilfe. Ach so, aber ihr habt euch dann im Laufe der Jahre, habt ihr euch dann ein bisschen aus den Augen verloren? Teilweise, ja, richtig. Mhm. Dann hat mich ihr Sohn angerufen und hat gesagt, du, meine Mutter, die kriegt das nicht mehr gebacken. Also die hat Verträge abgeschlossen mit einigen Firmen, möchte ich jetzt nicht nennen, darf ich auch nicht. Und dann war ich letztens mit ihr beim Rechtsanwalt und dann hat sie das auch wieder vergessen, das zu bezahlen. Leidet sie an Demenz? Ja, genau. Sie leidet an Demenz. Aber die ist nicht dumm. Das glaube ich. Und außerdem, wenn du die Frau sehen würdest, die sieht aus wie 50. So, und jetzt hast du dich, trotz des großen Altersunterschiedes und der vielen Zeit, die vergangen ist, hast du dich wieder ein bisschen in die Frau verliebt. Wir machen das schon teilweise, da hat die Inga zu mir gesagt, Pete, die reden schon über uns. Ich sag, was reden die Leute denn? Ja, wir sind doch schon ein Pärchen. Wer sagt das? Die Leute, die da... Nee, wer hat das zu dir gesagt, dass die Leute das sagen? Das hat die Inga gesagt zu mir. Wer? Achso, die Dame heißt so, Inga. Inge, okay. Ingeborg. Mhm. Ja. Und ich sag, lass die Leute doch reden. Ich sag, die sollen mal von ihrer eigenen Haustür kehren. Und jedenfalls, ja, aber du bist mir doch, das tut mir auch wieder gut. Ich bin ja 50, ne? Mhm. Dann sagst du immer, du bist doch viel zu jung für mich. Sagst du immer wieder. Aber du dann bist... müssen wir wieder lachen. Aber du bist solo. Ich bin solo, ja, sicher. Ich würde. Und sie auch? Also, bitte? Und sie auch, hoffe ich. Ja. Ja. Und ihre Kinder, hat sie mehrere Kinder? Ich habe gestern mit ihrem Sohn gesprochen und der hat mir gesagt, ich sage, ich möchte gerne um die Hand anhalten von deiner Mutter. Ja, mach doch. Das hast du aber so als Spaß gesagt. Ja. Oder ernst? Ich habe vorgestern mit meinen Eltern drüber gesprochen. Und da sagte meine Mutter, wie alt ist die Dame denn? Ich sag 81. Da ist sie nach hinten weggefallen, meine Mutter. Nee, ich fragte gerade mit der Hand anhalten. War das so als Spaß gesagt oder ernst gemeint? Nee, ich habe das wirklich ernst gemeint. Aha. Und dann, so, das heißt, du bist wirklich in die Frau verknallt, sie in dich auch und überlegt jetzt eine Beziehung. Das weiß ich nicht ganz, aber heute Morgen sagte sie, wo ich sie zum Zahnarzt gebracht habe, da sagte sie, wo bleiben denn unsere Eheringe? Ich sag erstmal Verlobungsringe, ja, bitteschön. Ich sag, du kannst das ja gar nicht abwarten. Das war doch nur ein Witz, sagt sie. Dann lacht sie dann auch immer. Ich bringe sie immer gerne zum Lachen, weil die hat ja nichts mehr. Ist ja auch sehr schön. Wie alt ist denn ihr Sohn? Der ist jetzt 57. Der ist 57. Ich unterstreiche nochmal, du bist 50. Und dem Sohn ist das völlig egal, wenn ihr beiden da turtelt. Ich hab ihn gefragt, ob er was dagegen hat, wenn ich mit seiner Mutter irgendwie, nee, sagt er, du bist ja wenigstens anständig, die anderen Kerle hättest du mal sehen sollen. Das fing er dann an. Wie weit geht denn eure Beziehungen im Bereich der Erotik und Sexualität schon? Nee. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie sie denn darüber denkt. Aber das ist doch kein Thema. Ich habe auch keine Scheu davor, das habe ich ja auch gesagt. Ich sagte, du siehst ja aus wie 50. Hat sie das denn schon erwünscht, eine erotische Ebene? Nein. Nein. Also da ist auch noch nichts passiert. Nee. Ihr seid einfach sehr nett miteinander. Geht ihr zärtlich miteinander um? Umarmung und sowas? Ja, machen wir. Ja, ist doch gut. Mensch, Peter, also... Und du hast grad... meine Schwester versteht das nicht, meine Eltern verstehen das nicht, dass ich eine ältere Frau liebe. Ich sag, aber andersrum geht's. die alten Männer, die suchen sich junge Frauen. Ich sage, und ich mache das umgekehrt und ich darf das nicht. Ich sage, was fällt euch eigentlich ein? Ich sage, so unverschämt kann man doch gar nicht sein. Wenn ich eine ältere Frau liebe, dann ist das sogar verboten. Wie? Aber ältere Männer dürfen junge Frauen nehmen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Okay, wie weit ist denn die Demenz fortgeschritten bei ihr? Ja, das ist, die vergisst. Also letztens war ich mit ihr in der Stadt, also beim Rechtsanwalt, und dann waren wir an der Sparkasse und dann ist sie einfach weggelaufen. Die war mir auch weg. Die hat mich vergessen. Da lief sie da durch die Sparkasse durch. Ich sage, Inge, ich habe dich jetzt eine halbe Stunde lang gesucht. Ich sage, wo warst du denn? Ja, ich weiß nicht, wo waren wir denn vorhin? Ich sage, beim Rechtsanwalt. Ich will dir was sagen, Peter. Wenn du die Erkrankung, die sie hat, nicht ausnutzt, wenn du respektvoll mit dieser Erkrankung umgehst. Mit Sicherheit gehe ich da lass mich ausreden. Dann finde ich, dass einer freundschaftlichen Beziehung, einer Liebesbeziehung, wie immer man das nennen mag, überhaupt nichts im Wege stehen dürfte, weil es tut ihr gut und es tut dir gut. Und wenn die Leute in deiner Familie sagen, das ist zu alt, die Frau ist zu alt, ist das alles klar. Die verstehen das nicht. Ja. Und wenn ihr eigener Sohn sagt, okay, vielleicht sieht er es auch so, dass es ihr seiner Mutter gut tut, so eine Beziehung. Vielleicht hält das sogar die Demenzerkrankung etwas auf, diese Freude, die durch eure Beziehung entsteht. Dann ist das völlig in Ordnung, finde ich. Mein Gott, ich helfe der Frau ganz gerne. Mhm. Und wenn du die sehen würdest, dann wirst du sagen, die ist doch gar nicht 81. Du darfst sie aber niemals ausnutzen. Das mache ich nicht. Mhm. Denn wenn das Betrug, ja, dann wäre das Schwanerei von meiner Seite dann aus. Das ganz mache ich nicht. Ja. Nee, das mache ich nicht. Du musst sie. Dann kennst du mich verkehrt. Ja, okay. Gut, Peter. Und was sie letztens zu mir gesagt hat, das war vor 3 Tagen, der Domian, der muss ja alles aushalten. Ich sage, ja, schade, der hört auf. Ja, das heißt, sie schaut oder hört unsere Sendung auch ab und zu. Ja, wenn die wird ja um 22 Uhr wird sie ein bisschen schläfrig, dann geht's ins Bett. Ja. Und die hat aber öfters früher an der Sendung geguckt und sagt sie, wenn der jetzt aufhört, was macht die Menschheit denn ohne Domian? Ich sag ja, der muss ja auch mal, dem qualmt auch der Kopf. Ja, aber ich bin extrem gerne hier und auch noch über ein Jahr und also wir finden mich klasse. Wollen wir gemeinsam dieses Jahr gut gut gestalten. Lieber Peter, also wie gesagt, ich finde das völlig in Ordnung, wenn du das auf der respektvollen Basis angehst, dann ist alles gut. Respektvoll und genießt. Ich bin ja total verliebt. Ja. Dann wünsche ich euch beiden viel Glück. Danke dir. Sehr gerne, Peter. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Ne? Dankeschön, Peter. Tschüss. Tschüss. Wir haben 1.33 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema präsentieren, was es diese Woche gibt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema ganz passend zum Monat November, Friedhof. Und ich möchte sehr gerne mit euch eben über Friedhöfe sprechen. Was ist euch auf einem Friedhof schon passiert? Habt ihr besondere Erinnerungen an eine Beisetzung? Vielleicht besonders traurige Erinnerungen oder auch vielleicht irgendwie eine absonderliche oder schräge Erinnerung? Habt ihr mal etwas Gruseliges auf einem Friedhof erlebt oder vielleicht etwas Geheimnisvolles beobachtet? Arbeitet ihr eventuell auf einem Friedhof als Bestatter, als Totengräber? Die Bestatter arbeiten nicht direkt am Friedhof, aber als Totengräber eventuell. Oder habt ihr mal etwas Verbotenes auf einem Friedhof gemacht? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch immer wie immer unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung und natürlich auch während der Sendung an. Thema diese Woche Friedhof oder Friedhöfe. Bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Hier ist Marianne. Marianne ist 64. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich endlich, zu dir durchgedrungen zu sein. Marianne, du bist herzlich willkommen. Ja. Um was geht's denn? Ich bin etwas aufgebracht, weil ich 2 Flüchtlinge bei mir aufnehmen will. Mhm. Ich lebe in der Stadt Bochum und da ist das nicht möglich. nur wenn ich eine abgeschlossene Wohnung anbieten könnte. Wo möchtest du die Flüchtlinge denn genau aufnehmen? In meiner Wohnung. Ich habe eine 104 Quadratmeter große Wohnung. Ja. Meine Töchter sind erwachsen und ausgezogen. Mein Mann ist schon verstorben. Und das heißt, du brauchst ja gar nicht so eine große Wohnung. Da können locker noch zwei Leute wohnen bei dir. Ja, genau. Und die hätten ihr eigenes Zimmer und ihren eigenen Bereich. Genau. Ich habe ein großes Bad, ich habe eine Gästetoilette. Ja. Die könnten bei mir Fernsehen gucken. Ich könnte mit ihnen Deutsch lernen. Ja. Wenn ein Kind noch da wäre, es ist ein Kindergarten in der Nähe, es ist eine Grundschule in der Nähe. Finde ich fabelhaft, finde ich eine ganz tolle Idee. So, ja, jetzt hast aber du dich man an, lässt mich nicht. Du hast dich an die Behörden ich habe letzte Woche den Oberbürgermeister Eichkirch angeschrieben, den ich selbst gewählt habe. Sämtliche Bürgermeister, die Bezirksvertretungen, die Parteien, die Dezernenten, ja, und habe heute Morgen die Antwort bekommen, dass eben diese Richtlinie in Bochum besteht. Ist das eine besondere Richtlinie in Bochum oder überall? Genau, in Essen geht es. Ach, das ist ja absurd. Das heißt, in Essen könntest du die Flüchtlinge aufnehmen, genau, und in Bochum geht es nicht. Das ist deutscher Bürokratismus. Da ist eine engagierte Frau, in dieser Notsituation, wo du sagst, ich stelle meine Wohnung umsonst zur Verfügung. Natürlich. Aber ihr wärt dann ja so eine Art WG. Ja. Wie stellst du dir das vor? Also Miete brauchten die Flüchtlinge nicht zu zahlen. Wie werden das mit Lebensmittel und Essen? Wie soll das geregelt werden? Selbst das würde ich zur Verfügung stellen. Ich würde mich freuen, mit denen zusammen kochen zu können. Ich bin neugierig auf alles Neue. Ich war schon früher gern in Entwicklungsländern unterwegs und habe mich immer auf fremdes Essen, fremde Küchen eingelassen. Das ist ja ein ganz tolles Angebot. Das heißt, du bist finanziell, stehst so gut da, dass du das auch finanzieren kannst. Ich habe eine gute Rente. Ich habe noch einen Minijob. Und könntest das alles locker organisieren und hinbekommen? Ja. Ja. Also, das finde ich jetzt wirklich skandalös, muss ich sagen. Da wäre ich ja doch froh, wenn die Kollegen von der schreibenden Zunft heute Abend dieses Gespräch hier hören. Ich habe auch schon mit der WAZ gesprochen. Wollte sich ein Redakteur bei mir melden. Das ist bisher auch noch nicht geschehen. Könnte mir auch vorstellen, dass die Kollegen von der Aktuellen Stunde jetzt hellhörig werden und sich mal mit deinem Fall beschäftigen. Denn ja, du bist eine Vorbild. Ich bin auch schon aktiv. In Bochum gibt es ein Glückskäfer-Patenschaftsprojekt. Mhm. Ich habe also auch ein libanesisches Mädchen als Patenkind. Da bin ich jetzt auch in der Familie schon Mitglied. Ich bin quasi die Oma für die fünf Kinder. Das heißt, Kinder. Du bist schon ein bisschen mit der Kultur auch vertraut. Genau. Am Sonntag war ich mit den drei Jüngsten im Kino. Sag mal, Marianne, wenn du zwei, nehmen wir mal an, das würde jetzt doch irgendwie klappen, wenn du dir das aussuchen könntest, würdest du ein Pärchen nehmen oder zwei Frauen oder auch einen Mann und eine Frau oder zwei Männer oder ist es also, dir wurscht? Es wäre mir schon, also ein Paar wäre mir angenehm, aber ansonsten wäre mir also Frauen schon angenehm. Okay, das kann man ja auch verstehen. Das ist ja eine intime Situation in so einer Wohnung, dass man dann vielleicht mit zwei Mädels besser klarkommt und nicht so Bedenken haben muss. Muss man ja vielleicht auch nicht haben. Marianne, ich finde es ganz toll. Ich muss dir wirklich ein dickes Kompliment machen. Ich merke, dass du das ernst meinst und dass da. Ja, aber man lässt mich nicht. Warum lässt man Ehrenamtliche? Liebe Stadt Bochum, lieber Oberbürgermeister von Bochum, wie ist der Name nochmal? Eichkirch. Der war bisher Landtagsabgeordneter. Ja. Und den habe ich dann gewählt bei der Oberbürgermeisterwahl. Ja. Im September in Bochum. Es könnte auch sein, Marianne, dass der Oberbürgermeister dir sehr offen gegenübersteht, aber er selbst im Moment Sklave seiner Verordnungen ist und dass die das nicht so schnell verändern können. Aber vielleicht kann man ja ein wenig dazu beitragen, dass das verändert wird. Das wäre ganz einfach in einer Ratssitzung zu ändern. Hast du dich schon erkundigt? dass das so einfach zu verändern wäre? Ja, ich habe schon mit einem Ratsmitglied gesprochen. Ja, also liebe Ratsmitglieder in Bochum, ihr habt eine engagierte Bürgerin unter euch. Und das wäre doch wohl ein Unding, wenn die Marianne nicht diese zwei Zimmer an Flüchtlinge vergeben könnte. Überall, alle stöhnen, dass wir nicht wissen, wohin mit den Flüchtlingen. Ja, dass kein Wohnraum zur Verfügung ist. Ja. Und ich war in der Turnhalle, da wurde um Hygieneartikel gebeten, da habe ich eine Tasche voll vorbeigebracht. Die leben da in diesen abgeteilten Zellen, kalt, und bei mir hätten sie eine warme Wohnung. Ja, und die würden sich freuen, auch über den menschlichen Kontakt, und wären optimal, hätten sie eine Chance, sich einzugliedern in unsere Gesellschaft. Das ist doch die Integration, die wir wollen und brauchen. Genau so, und nicht, dass sie irgendwo in Zelten alleine leben. Ja. Also Marianne, ich würde mal vorschlagen, wir bleiben mal ein bisschen in Kontakt. Das interessiert mich jetzt sehr, ob durch diesen Anruf vielleicht auch etwas in die Gänge gekommen ist. Ob der Rat der Stadt Bochum jetzt wach wird und diese etwas absurde Verordnung über Bord wirft, da es diese Verordnung ja offensichtlich in anderen Städten nicht gibt, wie du sagst, ich weiß es nicht, und dass freie Fahrt für deine Hilfe gewährt wird. Ja, ich habe jetzt schon noch eine Telefonnummer von der Stadt Hattingen bekommen, über die Caritas Essen, dass mir eventuell von der Stadt Hattingen Flüchtlinge zugewiesen werden können. Gut, aber dafür muss ja erstmal die Genehmigung kommen. Weil da ist es auch möglich. Ja gut, aber du kannst die zugewiesen bekommen, aber sie dürfen nicht bei dir wohnen. Weil du in Bochum wohnst. Ja, aber das ist ja dann eine Privatsache zwischen mir und Hattingen. Ach so, das kann man so austricksen. Ja, sicher. Aber du wohnst in Bochum. Ich wohne in Bochum. Ich dachte, die Stadt Bochum sagt nein, auch wenn die aus Hattingen kommen, geht's nicht. Ja, aber ich habe ja dann keine Flüchtlinge von der Stadt Bochum. Ach so, natürlich. Sehr pfiffig. Ja, ich verstehe. Okay, Marianne, wir bleiben dran. Ich bin gespannt, ob wir irgendwas hören. Und vielleicht telefonieren wir beide nochmal miteinander. Okay. So, und gute Besserung. Du hast ein bisschen verkältet. Ja, irgendwie bin ich in Rage jetzt. Wir hören voneinander, okay? Okay, danke. Wiederhören, tschüss. Tschüss. Da bin ich ja mal gespannt, ob sich da irgendetwas tut. Denn das ist ja wirklich ein Unding, finde ich. Hier ist Vanessa. Vanessa ist 24. Guten Morgen, Vanessa. Hallo. Hallo, Vanessa. Um was geht's bei dir? Hi. Ich rufe an wegen meiner Mutter. Die ist jetzt seit 2,5 Jahren in einer On-Off-Beziehung mit ihrem Partner. Momentan ganz aktuell wieder getrennt. Und es geht momentan einfach an die Nerven. Freundemäßig und auch für Kinder. Meine Mutter hat 3 Kinder. Und wir leiden da natürlich auch immer mit drunter. Sie hatte vor 2 Jahren circa war die erste Trennung. Da hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen, also hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. War dann auch in der Psychiatrie gewesen wegen ihrem Partner. Und jedes Mal, wenn sie dann halt wieder versucht hat, über ihn hinwegzukommen, hat er sich dann wieder gemeldet. Sie ist wieder zu ihm zurückgegangen. Und das ganze Spiel hat dann von vorne angefangen. Und das ist jetzt alle 3 Monate... ist es so, dass diese Strennen wieder zusammenkommen. Was ist denn das so für ein Typ, Ihr Freund? Ja, ist eigentlich ein ganz lockerer Typ, der ist total lieb, aber er hat selbst mit sich ziemlich viele Probleme, macht dann mit meiner Mutter Schluss und schiebt ihr dann alles in die Schuhe. Also er ist eigentlich so psychisch, glaube ich, auch sehr labil. Also da haben sich 2 Labile getroffen quasi. Ja, genau. Du kannst ihm gar nicht eindeutig die Schuld zuweisen. Ja, eigentlich schon. Also er versucht wirklich immer meiner Mutter die Schuld für die Trennungen zu geben. Er sagt auch immer, er hat keine Gefühle mehr für sie. Und aber dann 2 Wochen später geht er zu ihren Freunden und sagt dann, dass er sie vermisst und dass das Haus so leer ist ohne sie. Also er wirft sie hin und her wie ein Dotzball. Abgesehen jetzt von der schlimmen Entwicklung, dass sie sich dann das Leben nehmen will, wie ist sie sonst so drauf, wenn er sie mal wieder verlassen hat? Ja, die ersten paar Wochen kann man mit ihr halt gar nichts anfangen. Also sie ist zu Hause, sie weint, sie igelt sich ein. Ist es immer so, dass er sie verlässt? Ja, also es war bis jetzt nur einmal, dass sie gegangen ist, aber auch nur, weil sie ihm die Grenzen zeigen wollte. Und daraufhin waren sie aber auch dann ganz schnell wieder zusammen gewesen. Also sie igelt sich ein. Wie verhält sie sich euch Kindern gegenüber? Das Komische ist, sobald sie von ihm getrennt ist, meldet sie sich bei uns Kindern. Also sie sucht dann schon den Kontakt zu uns. Wir sind dann auch immer für sie da. Mhm. Aber ja, wie viel seid ihr? Wir sind 3 Kinder. Im Alter von bis? Von 20 bis 24. Mhm. Und wenn sie mit ihm zusammen ist, meldet sie sich nicht bei euch? Weniger. Mhm. Also sie lebt bei ihm dann echt in ihrer eigenen Welt. Aber wenn sie sich dann bei euch meldet, was sagt sie dann? Wie verhält sie sich? Ja, sie schwärmt dann halt von ihm, dass alles toll ist. Teilweise fängt sie auch dann an und sagt, ja, ich glaube, er trennt sich bald wieder. Nee, du hast gerade gesagt, sie meldet sich, wenn die sich getrennt haben. So hast du es gerade gesagt. Ja, wenn sie sich dann meldet, dann ist sie halt dann meistens schon total fix und fertig, weint. Und was sagst du ihr denn zum Beispiel? Ja, ich versuche sie dann halt immer aufzubauen. Ich sage ihr dann, dass wir Kinder für sie da sind, dass sie tolle Freunde hat, die für sie da sind. Aber egal, was man da dann zu ihr sagt, das geht ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus. Prallt alles ab. Genau. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? 44. Mhm. Sobald sie sich dann auch wieder gefangen hat und sagt dann, okay, jetzt will sie nichts mehr von ihm und dann meldet er sich. Mhm. So geht dann es holt hin und er her. Sie wieder zurück. Ja. Hin und her und hin und her. Und als Außenstehender kriegt man irgendwann wirklich so einen Hals und denkt, mein Gott, warum... Genau. Ja, das macht einen verrückt. Warum kein klares Ende? Genau. Und warum so ein Hin und Her? Nun ist das Schwierige, Vanessa, du bist eine erwachsene Frau, sie ist eine erwachsene Frau. Sie ist verantwortlich für ihr Leben. Ja, klar. Du kannst ihr natürlich als Tochter Ratschläge geben, du kannst sagen, ich bin für dich da. Aber letztendlich muss sie natürlich für sich und ihr Leben selbst entscheiden. Das ist ja immer das Schlimme, wenn man als Angehöriger daneben steht und sieht das, was da schief läuft und kann das benennen, aber du hast ja nicht die Macht, sie da rauszuholen und in ein anderes Leben zu stellen. Das muss sie ja selbst machen. Ja, klar. Es ist aber trotzdem schwierig, wenn man das dann so mit anziehen muss. Weil sie nimmt halt auch wirklich gar keinen Ratschlag dann an. Die stellt total auf stur und macht dann ihr eigenes Ding. Im Endeffekt sind dann halt wir Kinder und die Freunde dann wieder da, die sie auffangen. Aber sie verlangt dann auch von uns, dass wir uns dann wieder mit dem Partner direkt wieder gut verstehen und alles auf Null legen. So, und da geht's los. Da könntest du natürlich einschreiten. Da kannst du sagen, pass mal auf, irgendwo ist auch eine Grenze. Ich habe nicht jedes Mal Lust, hier das alles mitzumachen, das auszuhalten und ich habe schon gar keine Lust, mich dann wieder auf den Typ einzulassen. Wenn du mehr auf Distanz gehen würdest, auch in den Trennungsphasen und vielleicht deine Geschwister auch, wie würde sie das auffassen? Ja, also ich bin nicht der Mensch, der meine Mutter dann so fallen lassen würde, in Anführungszeichen. Also ja, manchmal ich bin dann ist eher sensibel. Also ich kann das dann nicht mit mir vereinbaren. Ich bin dann trotzdem für sie da, auch wenn er sich jetzt noch 10-mal von ihr trennen würde. Trotzdem meine Frage, wie wäre das, wenn ihr euch dann zurückziehen würdet nach dem 10. Trennungstheater? Ja, ich denke, dass das nicht wirklich viel ändern würde. Mhm. Die ist wie besessen von dem. Also, ich verstehe natürlich, dass du sagst, das ist meine Mutter und ich bin für sie da. Aber so rein theoretisch ist es manchmal gut, jemanden dann noch ein bisschen mehr fallen zu lassen, in der Hoffnung, dass er wach wird. Ja, klar. Aber wo ich denke halt, sie wird wahrscheinlich immer hoffen, dass er sich ändert. Ja. Also ich kann das verstehen, dass du für deine Mutter da bist. Ich glaube, ich würde es genauso machen. Aber wo du Härte zeigen kannst, finde ich, dass du dich dann nicht immer wieder darauf einlässt, gutes Spiel wieder mit ihm zu machen. Da kannst du, finde ich, hast du auch das Recht zu sagen, nee, pass auf, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich kann mit dir, deiner Mutter, kannst du ja weiter eng in Kontakt sein, aber nicht dann so auf Knopfdruck jetzt schon wieder die freundliche Tochter oder die Stieftochter spielen. Das Ding ist dann einfach, sobald die wieder zusammen sind, wohnt sie auch wieder bei ihm. Und ihm dann halt aus dem Weg zu gehen, ist auch schwierig, weil er immer anwesend ist. Also musst du irgendwie so einen Mittelweg finden. Du darfst dich da nicht zu sehr vereinnahmen lassen, du darfst nicht so sehr dich da benutzen lassen. Du musst dir auch mal klar machen, dass das nicht alles nicht so geht. Und vor allen Dingen musst du dir klar machen, wie sehr sie sich selbst schadet in so einem Theater von hin und her und raus und rein. Aber mehr kannst du nicht machen. Das ist ja das Schlimme. Mehr, sonst sind dir die Hände gebunden. Ja, leider. Leider gibt es da keinen anderen Ratschlag. Ja. Okay. Ja. Trotzdem, dann wünsche ich dir, dass du diese Gratwanderung, dass du die schaffst. Alles klar, danke schön. Liebe Vanessa, alles Gute wünsche ich dir. Ebenso, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Und Marlies, 67, guten Morgen. Jan. Guten Morgen, Marlies. Ja, also meine Geschichte ist nicht so lang. Ich habe das gerade mitgehört, muss mit Lachen verbeißen. Naja, ich bin seit 3 Jahren an Krebs erkrankt. Wo bist du? Unheilbar, Eierstockkrebs. Ja. Und ich habe mich eigentlich in den 3 Jahren mit meiner Krankheit auseinandergesetzt. Mhm. Ja, ist durch Zufall rausgekommen, durch eine Gehirn-OP. Durch eine Gehirn-OP? Ich habe eine Gewebeprobe entnommen und dann festgestellt, dass mein ganzer Bauch voller Metastasen ist. Ach du je. Mhm. Ja, ja gut. War natürlich nicht geprickelt, 2 Chemotherapien. Mhm. Erstmal habe ich meine 4 Kinder zusammengetrommelt, habe ihnen das in Ruhe gesagt. Mhm. Da ist Geweine natürlich zugange, ganz klar. Mhm. Und dann habe ich aber versucht, den immer klar zu machen. Klar, ich war zu dem Zeitpunkt 65, hatte gerade 3 Monate, also das erste Mal meine Rente durch, mhm. meine eigene Rente. Mhm. So, jetzt die Diagnose. Na, mein Mann ist seit 7 Jahren tot, der hatte auch Krebs. Mhm. Jetzt bin ich ganz alleine. Das heißt, ich habe 4 Kinder, die natürlich alle im eigenen Haushalt mit Familie mhm. kümmern sich auch um mich. Ich habe eine Pflegerin, die fast jeden Tag kommt, die mich mhm. duscht, die mir hilft, Frühstück zu machen, mich anzuziehen und so weiter, weil ich nicht mehr also alleine kann von der Kraft her. Liegst du immer im Bett? Nein, nein. Nee. Ich bewege mich so viel ich kann. Mhm. Aber immer ja, in der Wohnung? In der Wohnung, mit mhm. Rollator ja, und Hilfsmittel. Mhm. Aber ich will nicht immer liegen. Ja? Mhm. Jetzt habe ich seit einer Woche, Gott sei Dank, ich habe gesagt, man muss Gott auf Knien danken, dass es das gibt. Diese Palliativmedizin. Sehr gut. Die, denn ich hatte die, Schmerzen, die dich ambulant betreuen. Richtig. Mhm. Ich hatte Schmerzen in letzter Zeit ohne Ende. Mhm. Ich habe 3-mal nachts zum Notarzt kommen lassen, mir Spritzen geben lassen. Mhm. Und das hat nicht geholfen. Meine Tochter hat bei mir hier die ganze Nacht gesessen. Ich bin kein Typ, der weint, aber eben gejungelt. Ne? Mhm. Und an sich bin ich eine Frohnatur. Mhm. Das nimmt mich keiner so echt ab. Ich habe mich mit der Krankheit abgefunden. Mhm. Und ich möchte, dass die mich alle so behandeln wie früher auch. Ja. Ja, ich habe viel Spaß mit meinen Enkelkindern gehabt und meinen Kindern. Mhm. Die Enkelkinder sind so gerne mit dem Auto gefahren. Mhm. Wenn ich mit denen gefahren bin, dann auch mal ein bisschen schneller. Dann sind wir dann gefahren und dann habe ich immer, ich bin schnell gefahren und dann riefen die immer, Oma schneller, Oma schneller. Und ich habe dann gerufen, Blaulicht, Blaulicht. Mhm. Und irgendwann kam mal eine Phase, da sah ich, dass der Ampel kam, also der Blitzampel kam. Ne? Ja. Ich sag Kinder so, Blaulicht, Blaulicht und alle winken und das Bild, also, das war so toll. Ja. So, ich rede aber genauso und bin auch genauso geblieben. Und nach wie vor, obwohl du jetzt so schwer krank bist? Ja, du bist das sagt auch der Notarzt. Du bist so schwer... Auch, nee, soll ich in die Spritze hingeben? Ich sag, da, wo am meisten Platz ist. Mhm. Da sagt er, dass sie immer noch so einen Humor haben. Ja, mhm. ich was soll ich denn machen, wenn ich mich jetzt hinsetze und heule? Mhm. Geht mein Krebs dann weg? Werde ich gesund? Also eine gute, ja, nee. gute Information, dass das der palliative ambulante Dienst dir ja. die Schmerzen genommen hat und dass es dir ganz genau deshalb, dass du mehr Lebensqualität deshalb hast. Richtig. Sehr gut. Ich bin, ich meine, ich habe nie gesessen und geheult oder so, ganz bestimmt nicht. Mhm. Ja, das Einzige, was für mich das Schlimmste immer war, wenn ich ins CT musste, mhm. weil mein Rücken auch ganz kaputt ist. Ich bin früher 13 Jahre LKW gefahren, mhm. Wirbelsäule kaputt und wenn ich auf dem Rücken liegen muss, dann habe ich das Gefühl, ich liege auf dem Nagel. Und desto länger ich da liegen muss, und dann muss man ja still ja, liegen. Ja, das unter Umständen desto schlimmer werden die Schmerzen. Ja, ja, verstehe. Jetzt das hast ist du, das Allerschlimmste. Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Krankheit sehr weit fortgeschritten ja, ist. Ja, also man kann nichts mehr machen. Nein, man kann nichts mehr machen. Das hat man mir von Anfang an gesagt, dass das unheilbar ist. Mhm. Ja, Eierstockkrebs ist eine der schlimmsten Krankheiten, die es gibt. Hat die sind absolut nicht heilbar. Hat man dir eine Perspektive genannt? Nein. Ahnst du etwas für dich? Ja, das wird nicht mehr lange dauern. Mhm. Ich sage mit dieser Palliativmedizin, die sind vor einer Woche, war die Ärztin das erste Mal hier, hat mich beraten, wollte das so ein bisschen schön verpacken, ob ich denn wüsste, was Palliativmedizin ist. Ich sage, ja, das kann ich Ihnen sagen. Mhm. Das ist für mich Sterbehilfe auf lange Sicht. Mhm. Das heißt, auf lange Sicht kann ein paar Monate noch gut gehen, mhm. wenn ich Glück habe. Mhm. Jetzt hast du gesagt... Jetzt hast du gesagt, dass die Schmerzen sind weg. Ja. Wie, erklär mir mal, wie du dich jetzt, obwohl die Schmerzen weg sind, wie du dich fühlst. Das ist ganz, ganz leicht erklärt, bekifft. Weil ich, ich bin ständig bekifft, muss ich sagen. Das ist ja nicht. Ich bekomme ja jetzt Methadon-Tropfen 2-mal am Tag, morgens ja. und abends. Ja. Und dann für den Magen, damit sich das nicht so aufbläht, denn das ist der Fall dann, Cortison-Tabletten, mhm. 2 Stück am Tag, mhm. morgens und mittags eine. Mhm. So, und seitdem ich die beiden Sachen nehme, bin ich schmerzfrei. Ja. Ich habe keine Schmerzen mehr. Halt immer dieses, das ein bisschen schwindelig sein, bekiffte. Ja. Ja. Aber sonst fühle ich mich pudelwohl. Das ist doch eine sehr, sehr gute Nachricht. Und ja, ich glaube auch eine Erleichterung für dich, dass du nur für mich, auch für meine Kinder. Das glaube ich, dass du die Zeit, die dir noch bleibt. Ja, und die möchte ich nutzen. Ich möchte der Mensch bleiben, der ich immer war. Genau. Das finde ich eine sehr, sehr tolle Nachricht, dass du uns das erzählst. Ja, das war ja für mich eine Überwindung, überhaupt anzurufen. Habe ich noch niemals gemacht. Ich finde es ganz toll. Aber das Thema interessierte mich. Jetzt muss ich einfach was zu sagen. Ne? Absolut. Du sagst, dass du nicht mehr aus dem Haus gehen kannst. Du bist doch, mit Hilfe wird es gehen, aber durch diese Tropfen und ich bin, wie gesagt, so verkifft. Ich zitter ja nur noch. Mhm. Meine Hände zittern. Ja, wenn ich irgendwie gehe, ich muss ganz vorsichtig sein. Der Kreislauf macht das natürlich auch dauernd nicht mit. Mhm. Muss mich immer irgendwo halten. Na? Aber für mich ist das Wichtigste, ich will der Mensch bleiben, der ich war. Ja. Und das verlange ich auch von meiner Familie. Mhm. Meine Schwester ist zum Beispiel ein bisschen jämmerlicher veranlagt. Die war in Urlaub, ruft mich an, wie geht's dir? Mhm. Ja, ich sag, geht mir wie immer, ich habe immer noch Krebs, ne? Mhm. Ja, ich habe mich erkältet, wir waren auf der Eder und so, ne? Mhm. Und ich sag, hast du mir nicht zugehört, ich sag, mir geht's nicht mehr so gut. Ich habe sehr viele Schmerzen gehabt. Mhm. Ach, da sagst du, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht sterben, du kannst dich doch nicht alleine lassen. Ich sage, hast du einen Schuss nicht mehr gehört? Mhm. Ich sage, natürlich möchte ich noch leben. Mhm. Aber ich weiß, ich kann nicht mehr leben. Ja. Und ich möchte, dass ihr mich so behandelt wie immer. Ich sage, wenn du das nicht kannst und du willst mich besuchen kommen und setz dich hier hin und holst, dann kannst du zu Hause bleiben. Ja, finde ich eine super Einstellung, Mai. Das kann ich komplett verstehen. Ja. Man will auch nicht ständig bemitleidet werden und bejammert werden. Wenn die Leute heulen wollen, sollen sie das machen, wenn sie bei dir weg sind wieder. Das ist genauso, Dorian, so war ich hier sitze, das ist nicht gelogen. Ich habe noch nicht einmal während meiner ganzen Krankheit verzweifelt gesessen und habe geweint, weil ich jetzt sterbe. Mhm. Im Gegenteil, ich sage immer wieder zu meinen Kindern und auch zu meinen Enkeln, ich bin 67 Jahre alt. Mhm. Mein Leben war nicht immer schön, ich habe viel gearbeitet. Mhm. Aber das Schönste waren doch meine Kinder, die ich geboren habe. Mhm. Und überleg mal, ich habe 4 Kinder und 11 Enkelkinder. Kannst du dir vorstellen, wie viele Babydecken ich gestrickt habe? Ja, und das sind doch alles schöne Sachen, wo man sich gerne dran erinnert. Ja klar, und die Kinder und die Enkel werden dich ja auch besuchen kommen jetzt. Ja, natürlich. Immer wieder und sich um dich kümmern. Ich habe gestern der einen noch beigebracht, der 12-Jährigen, weil meine Kinder verschiedener Meinung sind, was Beerdigung angeht. Ich sage, wisst ihr was? Wie könnt ihr euch erdreisten, um zu sagen, die Kinder, die kommen nicht auf die Beerdigung? Warum dürfen die sich von ihrer Oma nicht verabschieden? Mhm. Wie möchtest du, dass das abläuft, die Beerdigung? Hast du eine Vorstellung? Ja, eine ganz genaue. Sag mir, wenn du mein magst. Mein Mann hat sich das damals gewünscht, von Henry Maske, dieses Lied, My To Say Goodbye, oder wie heißt das? Ich kann auch nicht richtig aufregen. Ja, genau. Und ich möchte, dass genau dieses Lied auch für mich gespielt wird. Mhm. In der. Ich meine, da kann man jetzt drüber schmunzeln. Mein Mann hat das geliebt und ich habe gesagt, ich möchte, dass er bei mir auch gespiegelt wird. Er weiß, dass ich komme. Wer soll die Ansprache halten? Das ist mir egal. Also ich bin eigentlich katholisch erzogen, ist mir aber einfach nicht wichtig. Mein Mann ist aber evangelisch. Das Grab ist reserviert neben ihm, da komme ich hin. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich möchte, dass dieses Lied gespielt wird. Mhm. Für mich ist das, ihm zu sagen, ich komme jetzt. Ich hoffe, dass ganz ehrlich, Das werden deine Kinder dir ja auch genauso. Das machen die. Da bin ich ganz sicher. Ja. Wie gesagt, ich bleibe so, wie ich bin, bis zuletzt, solange ich kann. Du bist eine tolle Frau, Marlies. Mann, oh Mann. Ich habe aber. Hätten wir das nicht mal 2 Jahre eher sagen können. Ich habe großen Respekt vor dem, was du sagst. Ja, und ich meine das wirklich so. Ich ziehe jetzt eine Schau ab. Und ich freue mich so sehr. Du weißt ja, dass ich so ein Werber für die Palliativmedizin bin. Ja, dass dir so geholfen wurde. Das ist wirklich, wirklich sehr schön zu hören. Und vielleicht wird der eine oder andere hellhörig und sagt, ja, ich melde mich da auch und nehme auch diese Und ich Dienste. Muss sagen, das war das Einzige, wo ich Angst vor hatte, vor diesen großen Schmerzen. Ja. Meine Mutter ist mit sehr großen Schmerzen gestorben. Ja? Mhm. Die ist jetzt über 40 Jahre tot und die hat geschrien, die hat geweint. Und ich habe da mit der Ärztin auch nochmal drüber gesprochen, dazu aufnehmen, wenn das bei Ihnen schlimmer werden sollte, bekommen Sie natürlich noch andere Medizin. Sie brauchen da keine Angst vor zu haben, Sie werden keine Schmerzen haben. Bist du für dich entschlossen, was will ich denn noch mehr? Dass du zu Hause bleiben möchtest? Ja, ganz genau. Das möchtest du, ja. Mhm. Ja, ich habe auch eine Patientenverfügung, habe ich alles früh genug fertig gemacht. Ja. Ja, ich möchte hier zu Hause in meiner Wohnung sterben. Meine Kinder können dabei sein, wer möchte, kann da sein, kann sich verabschieden, kann bei mir sitzen. Liebe Marlies, ich wünsche, die Sendung geht vorbei, du hörst es im Hintergrund. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass alles genau so sich ereignen wird, wie du es dir wünschst. Ich bin davon überzeugt, dass das so gehen wird. Ich ziehe meinen Hut vor dir und wünsche dir Glück und Gutes. Dankeschön. Tschüss, Marlies. Ja, und was allen Menschen beruht, die sollen genauso denken. Ja. Dann ist Wir müssen Schluss machen, liebe Malis. In der Technik, Nami Strack. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann. Tschüss.